1. ICH Sprach, Hort, Anführer Jacobs und Herrscher Israels. Es ist doch ihr Pflicht, das Recht zu kennen. 2. Sie aber verachten das Guten Bevisugen das Bos, Sie reißen dem Vogt die Hort vom Leiben das Fleisch von den Nocken. 3. Sie ernaren sich vom Fleisch meines Vogts, siehen ihnen die Hort ab und zerbrechen ihr Nocken, zerlegen Sie y Fleisch in einem Topf oder Kessel. 4. Wenn Sie dann zu Yahweh schreien, würde Sie nicht erhören und sein Angesicht vor ihnen verbergen, weil Sie so schlimm Taten begangen haben. 5. So spricht Yahweh über die Propheten, die mein Volk in die Ehre geführt haben, Sie rufen Frieden, wenn Sie etwas zu beißen haben, aber erklären dem Krieg, der ihnen nichts gibt. 6. Deshalb wird euch die Nacht one Visionen überkommen und Finsternis, so dass nicht mehr wahrsagen konnt, die Sun wird für dies Propheten untergehen und der Tag sich verdunkeln. 7. Dann werden die Seher beschamt sein und die Wahrsager sich schamen müssen, Sie all werden ihren Bart verhallen, denn es wird kein göttlich Antwort geben. 8. ICH Hingen bin erfüllt vom Geist Yahwehs, von Kraft, Gerechtigkeit und Stork, M. Jacob sein Übertretungen und Israel sein Sünden aufzuzeigen. 9. Hort dies, Anführer Jacobs und Herrscher Israels, die Gerechtigkeit verabschiedet und als Rechte verdreht. 10. Bort Zion mit Blutvergießen und Jerusalem mit Ungerechtigkeit auf. 11. Ihr Anführer sprechen Recht verbestechen, Ihr Priester lehren für Lohn und Ihr Propheten Wahrsagen für Geld, warend Sie sich auf Yahweh verlassen und denken, Yahweh ist doch unto uns kann kein Unglück widerfahren. 12. Deshalb wird Zion wegen euch zu einem Acker angepflugt, Jerusalem zu einem Trümmerhaufen und der Tempelberg zu einer bewilderten Anhöhe werden.